Abschnitt 4 aus Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 6. Kapitel. Wo war der Mann aus Troglodytice geblieben? In dem Augenblicke, in welchem die Tante Schnödler und mit ihr sämtliche Verwandtschaft rauschend und entrüstet emporfuhr, hatte er sich geduckt, war hinter den Rücken seiner Lieben an der Wand dahingeschlichen, hatte mit einem Sprung die Haustür erreicht und mit einem zweiten Sprunge über die Gartenhecke hinter dem väterlichen Haus das freie Feld. Seit ihn die Baggara-Neger jagten und fingen, hatte er nicht eine solche Gelenkigkeit der Glieder entwickelt, war er sich nicht einer solchen Schwung- und Schnellkraft bewusst geworden. Aber wie die Baggara-Neger blieben ihm auch die süßen Heimatgefühle auf den Fersen, und er konnte ihnen nicht entwischen. Da lag er im Grase unter der Hecke, atmete aus und zitierte einige auf die Tante Schnödler bezügliche Stellen des Korans. Dann fielen die Schatten des Abends auch über ihn, der Mond ging ebenfalls über ihn auf, und er, Leonard Hagebucher, sprach ein anderes Wort aus, welches der Prophet freilich nicht gesagt hatte und welches nicht nachgeschrieben werden kann, ohne den Anstand bedenklich zu verletzen. Nur ganz allmählich gewann die Grille in dem Schlehenbusch neben ihm den schrillen Heimatstönen in seiner Seele die Dominante ab. Mit leisem Gegurgel schien sich das seichte Wasser des Feldgrabens in die Tiefe der Erde zu verlaufen, und ähnlich gurgelnd verliefen sich die hohen Wasser, die vor einer Stunde noch in der väterlichen Wohnstube so arge Wellen geschlagen hatten. Am Rande des Grabens saß der Afrikaner, zog die Knie gegen das Kinn in die Höhe, umschlang die Schienbeine mit den Händen und gelangte in dieser, dem Nachdenken so günstigen Positur zu der Überzeugung, dass der heutige Tage ihm kein verlorener gewesen sei. Merkwürdig, merkwürdig! Was war der beste Wille, die Zeiten der Vergangenheit zu alter, vergnüglicher, bunter Lebendigkeit wieder aufzufrischen, der gegen die Ankunft der gelben Kutsche von Nippenburg? Was war alles zurücklehnen, zurückträumen, zurückdenken gegen den Onkel Stadtrat und den Onkel Sackermann, welche beide in Fleisch und Blut das, was gewesen war und noch war, auf das Gediegenste zur Erscheinung brachten? Das innigste und eifrigste Bestreben mit dem Gefühl, dem Verstande, der Vernunft, der Fantasie, mit dem süßesten Ahnungsvermögen, den Dingen der Heimat wieder beizukommen, hatte sich als ein nichtiges, sehr vergebliches Abquälen erwiesen. Vor diesem Familienkonklave aber waren die 7 Siegel wie von selber aufgesprungen. In klarster Beleuchtung lagen die stillen Gefilde der Kindheits- und Jünglingsjahre vor Herrn Leonard Hagebucher da. Es war nicht mehr nötig, ihren Mysterien nachzugrübeln und sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Wie der deutsche Mond höher stieg, fing das Wasser, welches mit dem schon beschriebenen Gegurgel der Graben durchschlich, an, hie und da lieblich zu schimmern, und der leider schon vom ehrlichen Wandsbecker Boten lyrisch verwendete weiße Nebel machte sich ebenfalls auf den Wiesen bemerkbar. Der Mond schien dem Mann aus dem Turmurki-Lande auf den Kopf, der Nebel stieg ihm in die Nase, und er, Hagebucher, ließ die Schienenbeine fahren, schnellte empor, stand hoch aufgerichtet in der holden Nacht, rieb die Hände und hub an, leise vor sich hin zu lachen. Er lachte, der Barbar, er wagte sogar laut zu lachen, der verwilderte Unmensch, und dann schüttelte er sich, er wagte es sich zu schütteln, und ohne auf die Gefühle der Tante Schnödler Rücksicht zu nehmen, gratulierte er sich selber zu der soeben zum Durchbruch gekommenen, wohltätigen Krisis, und leider hatte er allen zarteren Regungen des Menschenherzens zum Trotz recht. In diesem Lachen hatte er für seine künftige Existenz tausendmal mehr gewonnen, als ihm ganze Säcke voll Seufzer und ein Dutzend von ihm selber wohlgefüllte Tränenkrüge einbringen konnten. Er hatte jetzt wenigstens in einer Beziehung die Überzeugung errungen, dass er während seines Siebenschläferschlafes im Mondgebirge nicht viel daheim versäumt habe und dass somit alles gebrochene, mutlose Fortdämmern und melancholische Hinbrüten über solchen imaginären Verlust recht überflüssig und töricht sei. Was seine jetzige Umgebung während seiner Abwesenheit gewonnen hatte, das konnte er in jedem Augenblick auch noch haben, und wenn er mehr wollte, so gehörte vielleicht nur eine türkische Ruhe dazu, um jenseits jedes unnützen Schwebezustandes in einer nützlichen Tätigkeit wieder sicher Fuß zu fassen. Er prüfte seine Gelenke und Muskeln und tat den Sprung. Das heißt, fürs Erste sprang er über den Graben, welcher die nebelige Wiese von dem väterlichen Gütchen schied, und schritt bedächtig mit übereinandergeschlagenen Armen erst durch das feuchte Gras und sodann auf dem engen Fußwege an den Garten des Dorfes hin. Es war auch die letzte Fest- und Jubelnacht der Maikäfer, deren es in diesem gesegneten Jahre eine erkleckliche Anzahl gegeben hatte. Sie schienen zu wissen, dass ihre Zeit nunmehr um sei, hatten sich zum letzten Male im Tau und Duft der Nacht berauscht und schwärmten in nicht unberechtigtem Leichtsinn in die Unsterblichkeit hinüber. Sie summten durch die Luft und umtanzten Busch und Baum. In ihrer Trunkenheit gaben sie nicht im geringsten Acht auf ihre Wege und flogen dem schier ebenso berauschten Leonard gegen die Nase oder hingen sich ihm in Haar und Bart. »Hallo, Gesindel«, rief er, »seid ihr auch da? Recht so, Hussa, tummelt euch, nehmt die Stunde, wie sie euch gegeben wird. Lustig, lustig, surr, surr, so ist's recht, und morgen ist doch vorbei. Beim Berge Kaff, wie wart du der fetter Wassertreter?« Er lachte abermals hell auf, brach aber schnell horchend ab. Seine wilde Lustigkeit hatte ein melodischeres Echo hinter den Büschen gefunden. Ein lockiges Haupt erhob sich über die Hecke. Der Genius dieser Mondscheinnacht des letzten Mais hätte sich nicht neckischer und vorteilhafter verkörpern können. »Fräulein Nicola von Einstein, 27 Jahre alt, Hofdame ihrer Hoheit der Prinzessin Marianne, unverheiratet. Ach, er ist es, Lina«, sagte das Fräulein. »Nun weine nicht länger, Närrchen, er sieht keineswegs aus, als ob er mit Selbstmordgedanken umgehe. Tröste dich, Herz, einer geknickten Lilie gleicht er noch lange nicht.« »Guten Abend, unsträflicher Herr Äthiopier!« Sie reichte dem Afrikaner die Hand über das Gezweig und rief, »O Gott, wie indiskret, aber auch welch ein Abend für alle Indiskretionen! Es freut mich in der Tat, Sie so heiter zu sehen, Herr Hagebucher. Hier habe ich mit dem Schwesterchen in großer Sorge um Sie gesessen. Ist es zu indiskret, wenn ich Sie frage, was für einen Grund Ihnen die Welt für Ihre Heiterkeit seit Mondenaufgang gab?« »Hören Sie, junge Dame«, sagte Leonard, »man kann aus der Gefangenschaft bei den Heiden recht schwache Nerven heimbringen. Bedenken Sie, dass ich an solches allerliebste Auffahren aus Hagedorn und Heckenrosen durchaus nicht gewöhnt bin. Fühlen Sie meinen Puls?« »Nein, nein, ich danke und glaube Ihnen auf Ihr Wort«, lachte Nicola, »aber dies ist die Grenze von meines Onkels Reich, und das Recht, hier herüber zu gucken, lasse ich mir nicht nehmen.« »Ich auch nicht«, sprach der Afrikaner sich vorbeugend. »Lina, wo steckst du denn?« »Hier«, klang weinerlich die Stimme des Schwesterchens, das auf der Bank saß, auf welcher das Hoffräulein stand. »Ach, Leonard, ich bin so betrübt um dich, und ich habe mich so geärgert. Oh Gott, lass mich mit dir wieder in die weite Welt laufen. Wir wollen zusammenhalten, Leonard, und die Mutter, weiß ich, wird auch zu uns stehen. Und der Vater meint's gewiss nicht so bös, und was geht uns die Tante Schnödler und das übrige alberne Volk an? Oh Gott, wie habe ich mich geärgert! Ja, ja, Herr Leonard Hagebuche, und da ist sie hergelaufen und hat sich mir in die Arme gestürzt, gerade als ich mit dem Haarbesen auf die Fledermausjagd gehen wollte. Nun weiß ich alles, was das Konzil gebrütet hat, und rate Ihnen recht sehr, doch ja, Ihr Bestes zu bedenken und so schnell als möglich Ratsschreiber zu Nippenburg zu werden. Warten Sie, ich kenne 10 Schritte weiter abwärts das Loch in der Hecke. Komm, Lina! Das schöne Haupt der Sprecherin tauchte unter, 2 Sprünge brachten den Afrikaner zu dem besagten Loch, es rauschte im Gebüsch, ein schlaftrunkenes Vogelpärchen flatterte aus dem schönsten Traum der Sommernacht geweckt auf, mit dem Schwesterchen wand sich Fräulein Nicola von Einstein durch das Gezweig. Die 3 standen auf dem schmalen Pfade nebeneinander und Lina umschlang den Bruder und schluchzte: »Sei nur still, sei nur ruhig, ich halte gewiss bei dir aus, fürchte dich nicht, wir wollen uns eine Drehorgel kaufen und unsere eigene Geschichte auf eine Leinwand malen lassen und ein Lied davon machen und es absingen auf allen Gassen des Vaterlandes«, schloss das Hoffräulein den Satz. »Lustig, wir wollen unsere Sparbüchsen zusammenschütten, um die ersten Auslagen dieser Unternehmung zu decken. Vivat, vivat, herbei aus den Büschen, Oberon und Titania, Puck, Bohnen, Blüt, Spinnweb, Motte und Senfsamen, herbei, ihr Elfen, zur Ratsversammlung. Auch wir können unsere Köpfe zusammenstecken, auch wir können die Finger an die Nase legen.« »Lass den Onkel Wassertreter aus der Schenke zum goldenen Rat kommen, auf dass der Rat vollständig sei. Ich stimme für den Leierkasten und erbiete mich, das Orgellied in Musik zu setzen.« Wie flüssiges Silber rann der Mondenschein durch die Natur, und in vollen Zügen atmete Leonard den Zauber und das Leben dieser hellen Nacht ein. Es war wie eine Verzückung über ihn gekommen, er hätte sich die Seiten halten und immer lauter hinauslachen mögen. Es war wie der Rausch eines Opiumessers, und er wusste es und wunderte sich im Innersten seiner vernünftigen Seele selbst über seinen Zustand. Vielleicht würde es ihm sehr wohl getan haben, wenn er sich eine Viertelstunde lang auf den Kopf gestellt hätte, um in solcher Weise den Überschuss seiner Heiterkeit loszuwerden. Die Figuren, Gruppen, Meinungen und Vorgänge des Tages schlugen auf das närrischste Purzelbäume vor ihm. Das Gleichgewicht aber stellte Fräulein Nicola von Einstein her, da sich Herr Leonard Hagebucher nicht auf den Kopf stellte wie ein Bagarra-Neger oder sonst ein Exaltado aus dem Tumurkilande. Sie, Fräulein Nicola, legte ihm jetzt die Hand auf den Arm und sagte ganz ernst: »Armer Freund, wir sollten eigentlich doch nicht so lachen, zumal bei diesem dummen Mondlicht. Am hellen Tage, im Sonnenschein, lässt sich weniger dagegen einwenden. Ihre Geschichte ist recht, recht traurig, mein Freund. Auf dem Grenzsteine dort oder noch besser unter dem Wegweiser an der Landstraße wollen wir uns niedersetzen, die Taschentücher hervorziehen und nachdenken über unser Schicksal und über den Weg, neben welchem wir stillsitzen. Heute am Nachmittag habe ich Ihnen auch mit Lachen von meinem närrischen Dasein erzählt. Ach, jetzt hätte ich wohl Lust, Ihnen in einem anderen Ton eine andere Geschichte von mir zu erzählen, wenn es mir oder Ihnen im Geringsten nützlich wäre. Wenn ich ein Mann wäre, so würde ich mir einen noblen Krieg irgendwo in der Welt aufsuchen und darin etwas tun, was mir Freude machte oder nur Ruhe gäbe oder auch nur die Gelegenheit, mit Gleichmut zu verbluten. Ich hasse diesen Mondenschein und ich fürchte mich vor diesen surrenden Käfern. Es sind Gespenster des Frühlings, der nicht mehr ist. Sie lügen sich das Leben nur noch vor, und ich bin wie Sie und halte mich meiner Nerven wegen in Bumsdorf auf. Maikäfer, flieg! Maikäfer, flieg! Ach, Herr Leonard Hagebucher. Wir passen recht gut zueinander, Sie und ich. Kommen Sie, wir wollen uns auf den Stein an der Landstraße setzen und warten, warten. Vielleicht lese ich Ihnen auch einmal im Sonnenschein aus dem Buch meines Lebens eine finstere Seite vor. Weine nicht, Lina, mein Herz, es ist doch eine schöne Nacht. Auch für dich wird einst die Zeit kommen, wo du von der Gefangenschaft im heißen Lande Afrika wirst erzählen können. Lustig, lustig, höre nur den Frosch dort, welch ein Komiker, satt, zufrieden und dankbar. Den Burschen lob ich mir und horch, wer ist das? Der Vetter Wassertreter, den lob ich mir auch. Der Vetter Wassertreter, wie wat der Vetter Wassertreter? Welle auf Welle rollten die Fluten des neuen Lebens heran und umspülten wachsend und steigend das Herz des Afrikaners. In jedem Atemzuge fühlte er die Erstarkung über sich kommen. Er hätte eine lange Rede halten müssen, um das in Worten auszudrücken, was in seiner Seele sich ereignete. »Halte den Mund, Mädchen, und schilt mir diese Nacht und diesen Mondenschein nicht. Du bist zu schön, um zu schelten, und weinen sollst du noch weniger. Wie schön du bist! Das Licht der Offenbarung ist mit dir aus dem Gebüsch emporgestiegen. Ich war ein Verirrter, doch nun kenne ich meinen Pfad wieder.« Was Trauer und Verdruss, was Grübeln und Grämen, was Zerschlagenheit und Apathie. Wenn du mir hilfst, Mädchen, bin ich von neuem Herr in meinem Reich. Das Leben war mir zerbrochen, wie einem der rechte Arm zerbricht. Ich habe ihn lange, lange in der Schlinge getragen und jetzt prüfe ich von neuem seine Stärke. Mädchen, ich weiß wieder, in welchem Sinne ich mein Leben begann und wie ich es fortsetzen mag, ohne dem Wahnsinn zu verfallen. Gesegnet sei die Tante Schnödler, der deutsche Mond und du, du schöne, schöne Nicola von Einstein. So oder ähnlich wäre es dem Afrikaner erlaubt gewesen, sich zu äußern. Er hätte auch wie folgt sprechen können. »Gnädiges Fräulein, Sie haben gleich bei unserer ersten Begegnung einen merkwürdigen Eindruck auf mich gemacht, denn Sie bedingen für mich einen merkwürdigen Gegensatz zu meiner bisherigen Existenz. Gnädiges Fräulein, einem Manne, welcher 10 Jahre in Abu Telfan im täglichen Verkehr mit Madame Kula Gula, ihren Freundinnen, Tochter, Nächsten und so weiter zubrachte, geht der Begriff des Vaterlandes in wundervoller Klarheit und Anmut auf, wenn es ihm auch nur 14 Tage hindurch vergönnt ist, täglich einige Male in ihre Augen zu blicken. Fräulein von Einstein, die schönsten Illusionen der Jugend müssen sich mir notwendig in Ihnen verkörpern. Und was die Tante Schnödler anbetrifft, so bilden Sie auch zu dieser einen angenehmen Gegensatz, gnädiges Fräulein. Und wenn einmal im deutschen Mondenschein während dem letzten Maikäfergesumme des Jahres einem Menschen in meiner Situation das Tumurki-Land und das Vaterland durcheinander quirlen und das Lachen dem Elend das Beste abgewinnt, so wird jeder Einsichtige dieses der Gelegenheit des Orts, der Zeit und der Umstände vollkommen angemessen finden. Herr Leonard Hagebucher äußerte sich weder auf die eine noch die andere Art. Er rief, »Der Vetter Wassertreter! Wahrhaftig, es ist der Vetter Wassertreter!« Der Mond lächelte gar vergnüglich herab, und von der Landstraße her erklang es etwas rau und unsicher, aber jedenfalls sehr heiter. »Wir hatten gebaut ein stattliches Haus!« Der Herr Wegebauinspektor und Vetter hatte die Gastfreiheit der Muhme Hagebucher nicht verachtet, aber er verachtete auch den Krug zum Goldenen Rat nicht. Er hatte tapfer auf dem Familientage standgehalten und ebenso tapfer den Notablen des Dorfes in der Schenke. Er hatte jedem, der ihn trocken oder nass anging, Bescheid getan. Gestärkt, friedlich und wohlwollend zog er jetzt auf seiner Landstraße heim und seinen Gaul am Zügel hinter sich her. Seine Schuld war es nicht, dass weder das Gebäude der deutschen Burschenschaft noch der hagebuchersche Familienfriede unter Dach kamen. Er hatte das seine redlich getan und kümmerte sich um üble Nachreden nicht im Mindesten. Als ihn Lina anrief und ihm mit beiden anderen in den Weg trat, betätigte er durchaus keine ungewöhnliche Verwunderung, sondern nahm auch diesen guten Augenblick, wie er ihm gegeben wurde, schob die Mütze noch ein wenig mehr auf den Hinterkopf, drückte den Tabak in der kurzen Pfeife fest und sagte: »Guten Abend, ich wünsche der Jugend alles nur mögliche Pläsier miteinander.« »Danke, Herr Vetter«, erwiderte das Hoffräulein. »Ich habe bereits wie gewöhnlich Ihr Loblied gesungen, und wir wissen, wie wir es meinen. Wir hielten soeben auch eine Ratssitzung zwischen den Büschen in Sachen Herrn Leonard Hagebuchers und vermissten Sie sehr dabei, Wegebauinspektorchen. Sie haben so gut zwischen vier Wänden gesprochen, wollen Sie uns nicht auch noch ein Wörtchen hier im Mondenschein und im Grünen sagen?« »Im Grünen und im Mondenschein, ihr Narren«, brummte der Alte, »das ist wahrlich die rechte Zeit und Gelegenheit, für uns Rat zu geben und zu nehmen. Ei, freilich, die Vögel, die zueinander gehören, finden einander, und lockt der eine im Zaun, so antworten 20 seinesgleichen auf dem Roggenfeld, dem Walde oder von der Wiese. Mondschein und Grünkraut, unser einer, der aus dem Jahre 1798 stammt, weiß freilich davon zu sagen. Es war eine schöne Zeit, als man 19 Frühlinge durchlebt hatte und in Kompanie mit den tapferen und treuen deutschen Fürsten und ihren frommen Ministern das neue Heilige Reich baute. Vor dem Krachen des großen Geschützes bis zum Jahre 15 hatte sich das Gewölk zerteilt und ganz Deutschland lag in der silbernsten Beleuchtung unter unseren Berggipfeln. Junges Volk, Kreuz, Himmel, 1000 Donnerwetter, das war eine liebliche Zeit, eine schöne Zeit. Die Zeit der Halluzinationen und die Zeit für die Halunken. O Freiheit, die ich meine! Sämtliche Zuchthäuser und Kasernen von Gottes Gnaden verwandelten sich in gotische Dome, und für jeden schwarzen Sammetrock erzog eine deutsche Mutter eine deutsche Jungfrau mit blondem Haar und blauen Augen. O verflucht! Das war über alle Beschreibung. Aber ein Glück war's, dass die Tante Clementine damals erst die Wände beschrie. Sie hätte mich sonst ganz gewiss bei meinen süßesten Gefühlen gepackt. Mondschein und Maikäfer, Fräulein von Einstein, sehen Sie es mir auch an, dass ich einstmalen an den Kaiser im Küffhäuser geglaubt und die Gitarre dazu geschlagen habe? Ja, ja, wir waren alle auf dem Marsche nach Utopia, gleich dem Afrikaner dort, als er von der Universität durchbrannte und als wir uns wie er im Tumurki-Lande wiederfanden, in dem guten Land, wo lieb und treu den Schmerz des Erdenlebens stillt, nämlich auf der Festung, da hatten wir diesen Karlsbader Beschluss des Schicksals dankbarlichst zu akzeptieren und unseren Mainnachtsrausch ohne weiteres Gesperr, Gezerr und Gezappel zu verschlafen. Als wir dann erwachten, war ein höchst ungemütlicher Tag heraufgedämmert. Der Himmel grinste uns so erbärmlich grau an, als wir es verdienten, und jeder Hanswurst, Narr, dumme Junge und Enthusiast bekam seinen Tritt, der ihn bergab in den Sumpf, in den düstern Keller, in den Winkel expedierte. Im Winkel bin ich sitzen geblieben, und wenn das Loch verschlossen sein sollte, Leonard, so liegt der Schlüssel auf dem Vorplatz unter dem Uhrkasten. Den Küchenschrank kennst du ja wohl noch aus deiner Knabenzeit. Die Knasterrolle hält sich seitwärts im Kabinett hinter der Tür auf. Du bist zu jeder Zeit willkommen, wie ich dir schon vorhin sagte, mein Junge, und mehr Glück hast du auch als der Herr Wassertreter. Solches ist mir längst klar geworden. Es fiel in diesem Augenblick eine Sternschnuppe, und hastig fragte das Hoffräulein: »Was dachtest du eben, Lina?« an meines Bruders Glück. Und der Gedanke war ein Wunsch, ohne Zweifel. Was haben wir nötig, hier Rat zu halten? Der Schlüssel zu des Vetters Gemächern liegt unter dem Uhrgehäuse, im Fall der Vetter nicht zu Hause sein sollte. Merken Sie sich das, Herr Leonard Hagebucher. Herr Vetter, ich rekommandiere mich Ihren Ratschlägen. Lina, ich empfehle mich deinen süßen Wünschen. Übrigens wird es kühl und feucht. Dass wir allesamt sehr kluge und gescheite Leute sind, haben wir wieder einmal bewiesen und erfahren. Gute Nacht, gute Nacht. »Gute Nacht, mein Allergnädigstes«, sagte der Wegebauinspektor mit ungemeiner Zärtlichkeit und wandte sich, als das Hoffräulein durch das Loch in der Hecke des Bumsdorfer Gutsgartens verschwunden war, zu den beiden Verwandten. »Schlafe auch du wohl, Lina, mein Herzblatt. Komm ich wieder, so bring ich dir eine große Düte voll Zuckerwerk mit.« Und für einen guten Mann werde ich mich seinerzeit gleichfalls umgucken, sollte ich ihn bis in den Mond suchen müssen. Vergiss den Schlüssel unter der Uhr nicht, Leonard. Es ist eine nichtswürdige Welt. Allein das rechte Burschenherz kann nimmermehr erkalten. Im Ernste wird wie hier im Scherz der rechte Sinn stets walten. Die alte Schale nur ist fern, geblieben ist uns doch der Kern, und den lasst fest uns halten. O jerum, jerum, jerum, o quacmutatio rerum. Der Schlussreim des alten Studentenliedes verhallte fern auf der Nippenburger Landstraße, die der Herr Wassertreter in so preislichem Zustande erhielt. Auf den Zehen schlichen Leonard und Lina heim, und wenn der Afrikaner nicht von der Tante Schnödler träumte, so konnte er von dem Fräulein Nicola von Einstein träumen. Der Mond ging unter zu seiner Zeit, der Maikäfertanz nahm auch sein Ende, es wurde noch einmal recht dunkel und kühl, ehe das Licht des neuen Tages kam. Durch die Natur zog mehr als ein Schauern und Frösteln, vor dem die letzten Schwarmgeister und Musikanten der ersten Sommernacht in Luft und Gezweig abfielen und vergingen oder doch scheu unterduckten und sich verkrochen. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 13. Mai 2024.